Da sprach Jahwe zu Mose und Aaron in Ägypten folgendermaßen: Der laufende Monat soll für euch an der Spitze der Monate stehen, als erster unter den Monaten des Jahres soll er euch gelten. Sprecht zu der ganzen Gemeinde Israel folgendermaßen: Am 10. dieses Monats soll sich ein jeder ein Lamm verschaffen, je ein Lamm für jede einzelne Familie. Wenn aber die Familie zu klein ist für ein Lamm, so soll er mit seinem Nachbar, der seinem Hause zunächst wohnt, je nach dem Betrage der Seelenzahl eines anschaffen, für so viele, als es aufzuzehren vermögen, sollt ihr ein Lamm rechnen. Ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm muss es sein, aus den Schafen oder Ziegen sollt ihr es wählen. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tage dieses Monats, und die gesamte Gemeinde Israel soll es schlachten gegen Abend. Dann sollen sie etwas von dem Blute nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle derjenigen Häuser streichen, in denen sie es verzehren. Das Fleisch aber sollen sie in derselben Nacht essen, und zwar gebraten, ungesäuerte Brote nebst bitteren Kräutern sollen sie dazu essen. Ihr sollt es nicht roh oder in Wasser gesotten verzehren, sondern am Feuer gebraten, und zwar so, dass der Kopf noch mit den Beinen und den inneren Teilen zusammenhängt. Auch sollt ihr nichts davon bis zum Morgen übrig lassen, was davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr verbrennen. Und so sollt ihr es verzehren, mit Gürteln um den Leib, mit euren Sandalen an den Füßen und mit dem Stabe in der Hand, und sollt es in eiliger Hast verzehren, ein Passa für Jahwe ist es. Denn ich will in derselben Nacht Ägypten durchziehen und jede Erstgeburt in Ägypten, sowohl unter den Menschen als unter dem Vieh, töten, auch alle Götter Ägyptens werde ich meine Macht fühlen lassen, ich, Jahwe. Und das Blut an den Häusern, in denen ihr seid, soll als Merkmal zu euren Gunsten dienen, denn wenn ich das Blut erblicke, will ich schonend an euch vorübergehen und es soll euch kein Leid und Verderben treffen, wenn ich den Schlag gegen Ägypten führe. Und dieser Tag soll für euch ein Gedächtnistag sein, und ihr sollt an ihm Jahwe ein Fest feiern von Geschlecht zu Geschlecht, als eine Einrichtung auf ewige Zeiten sollt ihr ihn feiern. 7 Tage hindurch sollt ihr ungesäuertes Brot essen, bereits am 1. Tage sollt ihr den Sauerteig von euren Wohnungen fernhalten, denn wer irgend gesäuertes Brot genießt vom 1. Tag an bis zum 7., der soll weggetilgt werden aus Israel. Am 1. Tag aber sollt ihr eine Festversammlung beim Heiligtum und am 7. Tag eine Festversammlung beim Heiligtum halten. An ihnen soll ganz und gar keine Arbeit verrichtet werden, nur was ein jeder zur Nahrung braucht, darf von euch zubereitet werden. Und die Anordnung in Bezug auf die ungesäuerten Brote sollt ihr beobachten, denn an eben diesem Tag habe ich eure Herrscharen aus Ägypten weggeführt. Daher sollt ihr diesen Tag beobachten von Geschlecht zu Geschlecht als eine Einrichtung auf ewige Zeiten. Im 1. Monat, am 14. Tage des Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot essen, bis zum Abend des 21. Tages des Monats. 7 Tage hindurch darf kein Sauerteig in euren Wohnungen zu finden sein, denn wer irgend gesäuertes Brot isst, der soll weggetilgt werden aus der Gemeinde Israel, sowohl Fremde als Landeseingeborene. Keinen Bissen gesäuertes Brotes sollt ihr essen, überall, wo ihr auch wohnt, sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Da berief Mose alle Vornehmsten der Israeliten und gebot ihnen: Auf! Verschafft euch ein Schaf für eure Familien und schlachtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Ysop, taucht es in das Blut, das im Becken ist, und streicht etwas von dem Blut im Becken an die Oberschwelle und die beiden Türpfosten, aber keiner von euch soll zur Türe seiner Wohnung hinausgehen bis morgens früh. Denn Jahwe wird durchziehen, um gegen die Ägypter einen Schlag zu führen, wenn er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten erblickt, wird Jahwe schonend an jener Türe vorübergehen und dem Verderben nicht gestatten, eure Wohnungen zu betreten, um jemand heimzusuchen. Und ihr sollt dies beobachten als eine Satzung für dich und deine Kinder auf ewige Zeiten. Wenn ihr nun in das Land kommt, das euch Jahwe zu eigen geben wird, wie er verheißen hat, so sollt ihr diesen gottesdienstlichen Brauch beobachten. Und wenn eure Kinder euch dann fragen: Was habt ihr da für einen Brauch? So sollt ihr antworten: Es ist ein Passaopfer für Jahwe, der schonend vorüberging an den Wohnungen der Israeliten in Ägypten, als er die Ägypter heimsuchte, unsere Familien aber unangetastet ließ. Da neigten sich die Leute und warfen sich zu Boden. Und die Israeliten gingen hin und taten, wie Jahwe Mose und Aaron geboten hatte, so taten sie. Um Mitternacht aber tötete Jahwe alle Erstgeborenen in Ägypten, vom Erstgeborenen des Pharao an, der auf seinem Throne saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen, der im Kerker lag, sowie alle Erstgeborenen des Vies. Da stand der Pharao samt seinen Höflingen und allen Ägyptern in jener Nacht auf, und es erhob sich ein großes Klagegeschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, in welchem nicht ein Toter war. Da ließ er Mose und Aaron zur Nachtzeit rufen und sprach: Auf! Zieht ab von meinem Volke weg, sowohl ihr selbst als die Israeliten, geht hin und verehrt Jahwe, wie ihr verlangt habt. Auch eure Schafe und Rinder nehmt mit, wie ihr es verlangt habt, zieht ab und bittet auch für mich um Segen. Die Ägypter aber drängten das Volk zu schleunigem Abzug aus dem Lande, denn sie sagten sich: Wir sind sonst alle des Todes. Da nahmen die Leute ihren Brotteig mit, bevor er durchsäuert war, und trugen die Backschüsseln eingewickelt in ihre Obergewänder auf den Schultern. Die Israeliten aber hatten getan, wie ihnen Mose geboten hatte, und sich von den Ägyptern silberne und goldene Geräte sowie Kleider erbeten. Und Jahwe hatte den Leuten bei den Ägyptern Ansehen verschafft, so dass sie ihnen willfahrten, so plünderten sie die Ägypter. Da zogen die Israeliten von Ramses nach Sukkot, gegen 600.000 Mann zu Fuß, die Männer abgesehen von den Kindern. Aber auch eine große Rotte zog mit ihnen, sowie Schafe und Rinder, ein gewaltiger Haufe Vieh. Da buken sie den Teig, den sie aus Ägypten mitgenommen hatten, zu Fladen ungesäuerten Brotes, denn er war nicht gesäuert, weil sie mit Gewalt aus Ägypten fortgetrieben worden waren und sich nicht mehr aufhalten noch sich Reisezehrung hatten bereiten können. Die Zeit aber, welche die Israeliten in Ägypten zugebracht hatten, betrug 430 Jahre. Und nach Ablauf von 430 Jahren, an eben diesem Tage, zogen alle Heerscharen Jahwes aus Ägypten weg. Eine Bewahrungsnacht Jahwes ist es, weil er sie wegführte aus Ägypten. Das ist diese Nacht Jahwes zur Beobachtung für alle Israeliten von Geschlecht zu Geschlecht. Da sprach Jahwe zu Mose und Aaron: Dies ist die Satzung in Bezug auf das Passa, kein Fremder darf es mitessen. Jeder um Geld erkaufte Sklave aber darf dann mitessen, wenn man ihn beschnitten hat. Ein Beisaß oder Lohnarbeiter darf es nicht mitessen. In einem Hause soll es verzehrt werden, man darf nichts von dem Fleisch aus dem Hause hinaustragen. Keinen Knochen sollt ihr an ihm brechen. Die ganze Gemeinde Israel soll es halten. Und wenn sich Ausländer bei euch aufhalten und Jahwe Passa feiern wollen, so soll alles, was männlich unter ihnen ist, beschnitten werden, alsdann mögen sie herzutreten, es zu feiern, und sie sollen dann wie Landeseingeborene gelten. Ein Unbeschnittener aber darf es unter keinen Umständen mitessen. Ein und dasselbe Gesetz soll gelten für den Landeseingeborenen, wie für den Fremden, der sich in eurer Mitte aufhält. Da taten alle Israeliten, wie Jahwe Mose und Aaron geboten hatte, so taten sie. An eben diesem Tage führte Jahwe die Israeliten nach ihren Scharen aus Ägypten hinweg.